الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Hoch gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit für unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran sinngemäß: Seid nicht wie die Frau, die ihr gesponnenes Garn wieder auseinander nimmt und auflöst, nachdem sie es stark gemacht hat. Seid nicht wie die Frau, die ihr gesponnenes Garn wieder auseinander nimmt und auflöst, nachdem sie es stark gemacht hat, indem ihr eure Eide als ein Mittel gebraucht, euch gegenseitig zu betrügen, nur weil eine Gemeinschaft größer und stärker ist als die andere. Allah stellt euch damit, das heißt mit euren Eiden und Versprechen, auf die Probe, und am Tag der Auferstehung wird er euch das klar machen, worüber ihr auf Erden uneins wart. Surat An-Nahl 16,92. Dieser Vers ist ein Verweis auf die Praxis, sich starke und mächtige Verbündete zu suchen, um vor deren möglichen Angriff selbst geschützt zu sein. Aber sobald sich eine noch mächtigere Gruppe zeigt, das Bündnis zu brechen und mit dieser noch mächtigeren und größeren ein Abkommen einzugehen. Der Nutzen dieser Eide, das heißt der Nutzen dieser Eide, die zuvor gesprochen wurden, ist dann nach ihrem Bruch genau so viel wert wie der Garn jener Frau. Meine lieben Geschwister, so ähnlich ergeht es einigen Menschen von uns nach dem edlen und gesegneten Monat Ramadan. Er befindet sich irgendwo während des Fastenmonats zwischen Salah, Dua, Fasten, Demut. Seine Tränen fließen. Er bringt seine Unterwürfigkeit vor Allah zum Ausdruck. Er genießt es, seinem Herrn zu dienen, und merkt, dass er es eigentlich ist, der diese Gottesdienste braucht. Er merkt, wie seine Seele sich danach sehnt. Dadurch spannt er sein Garn so perfekt, dass er sich vielleicht sogar aufgrund des Genusses durch die Gebete wünscht, in jenem Zustand zu sterben und zu Allah zurückzukehren. Nach Ende des Fastenmonats gibt er sich wieder seinen alten Gewohnheiten hin und löst das Garn auf. Und die Frage ist, warum tue ich so etwas? Wir dürfen eine Sache nicht aus dem Blick verlieren und dürfen diese nicht außer Acht lassen oder vergessen. Denn Satan gibt es wirklich. Und vielen Menschen ist dies leider nicht bewusst. Als wäre es nur eine reine Glaubensfrage, die keinen Bezug zur Realität hat. Deshalb, du, der du an ihn glaubst, auch wenn du ihn nicht sehen kannst, nimm dich vor ihm in Acht, denn seine Mission ist wahr. Und seine Mission ist, seine Vision, seine Mission ist glasklar. Du sollst, nachdem Allah ihm schon versprochen hat, die Hölle zu betreten, du sollst ihn dorthin begleiten. Das ist seine Mission. Und sein Plan dafür ist auch strategisch. Er beginnt mit kleinen Sünden, dann beginnt er mit großen Sünden, in die er dich verwickelt. Vielleicht nutzt er sogar gute Taten aus, um dich zu stürzen. Er hat viel Geduld. Er wartet nicht nur einen Monat mit den anderen Widerspenstigen unter den Satanen, die im Monat Ramadan angekettet und gefesselt sind. Er hat sogar Geduld, bis zum Tag der Auferstehung seine Mission durchzuziehen. Im Ramadan waren sie in Ketten, aber nun laufen sie wieder frei herum. Der Satan schwächt dich vor Ramadan durch Sünden und macht dir Angst, und danach macht er gerade so weiter. Wieso läuft bei ihm alles nach Plan? Seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden, Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fastete vor Ramadan, also im Schaban, und danach, also jetzt im Schawal, ähnlich wie jemand, der vor dem Mittagsgebet 4 Rak'a betet und danach nochmal 2. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam spornte uns dazu an diesen Tagen zu fasten. Abu Ayyub al-Ansari berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wer im Monat Ramadan gefastet hat und ihm 6 Tage von Shawwal folgen lässt, der ist gerade so, als hätte er das ganze Jahr gefastet. Überliefert bei Sahih Muslim. Und warum all diese Sachen? Warum? Die Antwort lautet, damit du auf diesem von dir im Ramadan eingeschlagenen Weg bleibst. Frag dich mal Folgendes. Überleg mal. Dieses Ramadan-Gefühl, das du einen Monat lang gehabt hast. Woher kam dieses Gefühl? Was hat dieses Gefühl ausgelöst? Warum hast du diesen Monat genossen? Was waren die Ursachen dafür? Kam dieser Genuss etwa durch deine Arbeit, durch deine Freunde, durch deine Nachbarn, durch deine Arbeitskollegen, durch dein Gehalt, das du überwiesen bekommen hast, durch deine Sportsfreunde im Verein? Oder kam dieses Gefühl im Monat Ramadan durch den Koran, den du bei Tag und bei Nacht gehört hast, gelesen hast, den Dhikr, den du für Allah gemacht hast, die Moschee, die du ständig besucht hast, die Gebete, die du dort verrichtet hast, durch deine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Gläubigen? Meine lieben Geschwister, nehmt euch das zu Herzen und handelt entsprechend und seid vernünftig. Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt wurde, welche Taten mag Allah am liebsten? Er antwortete, die beständigsten, selbst wenn sie wenig wären. Überliefert bei Imam Bukhari. Beständig bedeutet anhaltend und gleichbleibend. Zu guter Letzt möchte ich auf die Wichtigkeit des Gebetes in der Gemeinschaft hinweisen. Denn sie ist und war und wird auch in Zukunft zweifellos der Grund sein, warum man sich wohlfühlt und wodurch man seinen Glauben auch stärkt. Dein Gebet zu Hause, lieber Bruder, ist qualitativ nicht so gut wie dein Gebet hinter einem Imam in der Moschee. Ganz zu schweige von den Überlieferungen, die es in Bezug auf die Vorzüglichkeit des Gemeinschaftsgebetes gibt. Wenn du vor Allah tabaraka wa ta'ala stehst, und das Stehen im Gebet ist eine Art, vor Allah azza wa jal zu stehen. Aber ich meine hiermit das Stehen am Tag der Auferstehung. Wenn du vor Allah azza wa jal am Tag der Auferstehung stehen wirst, wirst du eben nicht zuerst nach dem gefragt werden, was bei den meisten von uns in diesem Leben im Fokus ist. Was die meisten von uns, also unsere ganze Zeit dafür meistens hergeben, nämlich das Geld, woher man es erworben hat und was man damit angestellt hat. Das ist nicht die erste Frage, die du gestellt bekommst. Also ob es halal oder ob es haram war. Du wirst auch nicht als erstes gefragt werden nach deinen Kindern, wie du sie erzogen hast. Und du wirst auch nicht gefragt werden als erstes, ob du die Hajj vollzogen hast oder nicht. Und ob du im Monat Ramadan gefastet hast oder nicht. Und ob du Zakat entrichtet hast oder nicht. Und man wird dich auch nicht fragen nach deinen Meinungen über die muslimischen Herrscher auf der Welt. Und man wird dich auch nicht nach denjenigen fragen, die dir Unrecht getan haben in diesem Leben. Und wird dich auch nicht fragen nach deinem Werdegang und nach deiner Bildung und nach deinem Lehrgang und nach deinen Zeugnissen, sondern du wirst als allererstes nach dem gefragt werden, was Allah tabaraka wa ta'ala am meisten liebt von dir. Und das ist es, er sagte sallallahu alaihi wasallam, die erste Tat, worüber der Mensch am Tag der Auferstehung Rechenschaft abzulegen hat, ist das Salat. Ist das rituelle Gebet. Unser Herr Azza wa Jal sagt zu seinen Engeln, obwohl er es besser weiß als sie selbst, schaut euch die Gebete meines Dieners an, hat er sie alle verrichtet oder nicht? Wenn sie vollzählig sind, werden sie als vollzählig niedergeschrieben. Und wenn sie unvollzählig sind, sagt er, Jalla Jalaluh, schaut, ob mein Diener freiwillige Gebete hat. Wenn er freiwillige Gebete hat, sagt er, Jalla Jalaluh, vervollständigt seine Pflichtgebete mit seinen Freiwilligen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, hiernach werden alle anderen Taten ebenso abgerechnet. Das heißt, auch bei der Zakat wird erstmal geschaut, hast du deine Pflicht-Zakat erfüllt? Nein, schaut man, ob du freiwillige Spenden gemacht hast. Und das gleiche gilt für die anderen Ibadat, die Allah tabaraka ta'ala uns auferlegt hat. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لأداء فرائض الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز ونسألك الفردوس الأعلى ونسألك الفردوس الأعلى ونسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك سبحانك من النيران ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.